Leben fordert mich. Der Druck ist fast zu schwer, die Klagen mehren sich und Zweifel nagen sehr. Doch wenn ich daran denk, dass Jesus bald erscheint, dann weichen alle Sorgen, weil wir Not. Ich kann ihm ganz vertrauen, im Leben und im Tod. Bald werden wir sehen, oh welche Freude, was wir hier nicht verstehen, wird offenbar. So schau zu diesem Herrn, er hilft dir. Tag ist nicht mehr fern, bis wir ihn sehen. Denn manchmal mein Verstand noch keinen Ausweg sieht, dann fass ich Gottes Hand, die mich nach oben zieht. Der Himmel ist mein Ziel, die Krone liegt bereit, die Kämpfe gehen vorüber, es naht die Ewigkeit. Bald werden wir ihn sehen, oh welche Freude, was wir hier nicht verstehen, wird offenbar. So schau zu diesem Herrn, er hilft dir immer gern. Der Tag ist nicht mehr fern.